Merkwürdige Geräusche. In einer Grube, in Langenstriges, war einmal ein Bergmann, ganz allein im Bergwerk. Als er sein Frühstück machte, fing es an zu hämmern, zu sägen, Nägel einzuschlagen und zu bohren. Der Bergmann dachte, dass er die Wettertüren nicht zugemacht habe und die Geräusche von draußen daher kämen. Aber die Tür war zu, das Klopfen und Pochen, das war in der Grube. Und da wurde es dem Bergmann unheimlich zumute und er fuhr aus. Der andere Heuer wollte es nicht glauben und fuhr mit ein. Da ging's auch schon wieder los. Daraufhin meldeten sie es dem Direktor. Der lachte die beiden erst einmal gehörig aus, fuhr aber dann doch noch mit ein. Als sie sich an der betreffenden Stelle hingesetzt hatten, ging's gleich wieder los. Wohl eine halbe Stunde lang. Der Direktor ist daraufhin nie wieder mitgegangen. Der Gang, wo die Bergleute arbeiten, hatte eine Drehe und an der Ecke war ein alter Gang zugemauert und ein richtiges Kreuz eingehauen. An dieser Stelle hörten die beiden Bergleute das Sägen. Manchmal sprachen auch zwei Männer in unterschiedlichem Tone miteinander. Da wollten die Bergleute die zugemauerte Stelle aufbrechen und sehen, was dahinter verbogen sei. Der Direktor sagte, meinetwegen, aber bezahlen tue ich nichts dafür. Da haben sie es gelassen. Als die beiden Bergleute wieder einmal an dieser Stelle jemanden reden hörten, wollte einer der beiden die Stiefel ausziehen und sich leise heranschleichen. Denn sie hatten noch nie etwas verstanden. Aber da meinte der andere, lass lieber sein, es könnte dich ausrußen.